Erster Jahwe sagte zu Mose, geh mit Aaron, Nadab und Abihu auf den Berg. Nimm auch 70 wichtige Männer aus Israel mit. Ihr sollt Jahwe dort ehren. Bleibt aber weit weg. Zweiter nur Mose darf näher zu Jahwe gehen. Die anderen dürfen nicht näher kommen. Das Volk soll nicht auf den Berg steigen. Dritter Mose ging zum Volk. Er sagte ihnen alle Regeln von Jahwe. Das ganze Volk sagte, wir wollen alle Regeln halten. Vierter Mose schrieb Jahwes Regeln auf. Am nächsten Morgen baute er einen Altar am Berg. Er stellte auch 12 Steine auf. Jeder Stein war für einen Stamm Israels. Fünfter dann sagte Mose zu jungen Männern aus Israel, bringt Jahwe Opfer. Verbrennt Tiere für Jahwe. Schlachtet junge Stiere für Jahwe. Sechster Mose nahm die Hälfte vom Blut. Er goss es in Schalen. Die andere Hälfte vom Blut goss er auf den Altar. Siebter dann nahm Mose das Buch mit Jahwes Regeln. Er las es dem Volk laut vor. Sie sagten, wir wollen alles tun, was Jahwe gesagt hat. Achter Mose nahm das Blut. Er spritzte es auf das Volk. Er sagte, das ist das Blut für den Bund. Jahwe hat diesen Bund mit euch gemacht. Das ist wegen all dieser Regeln. Neunter Mose, Aaron, Nadab und Abihu gingen auf den Berg. 70 wichtige Männer aus Israel gingen auch mit. Zehnter sie sahen den Gott Israels. Unter seinen Füßen war ein Boden. Er sah aus wie ein blauer Stein. Er war hell wie der Himmel. Elfter Gott tat den wichtigen Männern aus Israel nichts. Sie sahen Gott. Sie aßen und tranken dort. Zwölfter Jahwe sagte zu Mose, komm zu mir auf den Berg. Bleib dort. Ich gebe dir Steintafeln. Darauf stehen meine Regeln. Du sollst das Volk damit lehren. 13. Mose ging mit seinem Helfer Josua. Mose stieg auf den Berg Gottes. 14. Mose sagte zu den wichtigen Männern, wartet hier auf uns. Wir kommen zurück. Aaron und Hur sind bei euch. Wenn jemand ein Problem hat, soll er zu ihnen gehen. 15. Mose war auf dem Berg. Eine Wolke bedeckte den Berg. 16. Jahwes Glanz war auf dem Berg Sinai. Die Wolke bedeckte den Berg 6 Tage. Am 7. Tag rief Jahwe Mose aus der Wolke. 17. Jahwes Glanz auf dem Berg sah aus wie Feuer. Die Israeliten sahen es. Es war ein starkes, brennendes Feuer. 18. Mose ging in die Wolke. Er stieg auf den Berg. Mose blieb 40 Tage und 40 Nächte auf dem Berg.